Martin Erdmann, der Direktor des Werksinstituts, predigt über den Text Lukas 22, Verse 60 bis 62. Das Thema der Predigt lautet Die Verleugnung des Petrus. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hatte einen tiefen Fall getan. Er hatte seinen Meister verleugnet, ihn wiederholt verleugnet, ihn mit Schwüren verleugnet, ihn verleugnet, während sein Meister geschlagen und falsch angeklagt wurde. Er hatte ihn verleugnet, obwohl er Apostel war, obwohl er erklärt hatte, wenn sich auch alle von dir abwenden, so werde ich dies niemals tun. Er meinte, dass er nie straucheln könnte, und gerade deswegen fiel er so tief. Das salomonische Sprichwort erwies sich erneut als wahr. Hochmut kommt vor dem Fall. Doch bevor wir über Petrus den Stab brechen, sollten wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Wir sollten die Wurzeln bitterer Früchte in unserem Leben erkennen können und sie ausreißen, bevor es zu spät ist. Es wäre schrecklich, wenn wir uns auf unseren guten Charakter verlassen oder uns auf unsere Lebenserfahrung oder Glaubensreife etwas einbilden würden. In Amerika gibt es ein Institut, das sich ausschließlich um Pastoren kümmert, die in ihrem Dienst so sündigten, sodass sie ihres Amtes enthoben werden mussten. Es sind Hunderte von Pastoren, die dort betreut werden. Doch der Platz reicht nicht aus, um die Tausende aufzunehmen, die sich in gleicher Lage befinden. Als ich in Columbia studierte, waren die Nachrichten voll von Skandalen, in die berühmte Fernsehprediger verwickelt waren. Wo wären Sie? Wo wäre ich ohne die Gnade Gottes? Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Jeden Tag stehen wir erneut vor der Entscheidung, in unserem Dienst entweder uns selbst zu verleugnen oder unseren Herrn. Die Verantwortung ist groß, die auf den Pastoren lastet. Sie werden ihr nicht gerecht, wenn nicht viel für sie gebetet wird. Die Ursache der Verleugnung des Petrus war Feigheit. Er schämte sich in der Gegenwart einer Magd, Jesus nachgefolgt zu sein. Er konnte es nicht ertragen, als ein Jünger des Galiläers bezeichnet zu werden. Er hatte den Eindruck, es sei sinnlos, weiter diesem Jesus nachzufolgen, der soeben gefangen genommen worden war. Konnte er weiterhin seinen messianischen Anspruch auch als Gefangener des hohen Priesters Geltung verschaffen? Die Aussichten standen nicht gut. Petrus wollte sich nicht länger zu Christus bekennen. Einer verlorenen Sache wegen, so begeisternd sie auch zunächst ausgesehen hatte, wollte er nicht seinen eigenen Kopf riskieren. Wer hätte gedacht, dass Petrus als Feigling handeln würde. Doch wie oft folgte die Feigheit der Prahlerei dicht auf den Fersen. Das in einer bestimmten Hinsicht verständliche Verhalten des Petrus, wer hätte nicht in gleicher Lage so oder ähnlich wie er reagiert, war doch in einer anderen äußerst tragisch. Hatte Jesus nicht zuvor ihn und die anderen Jünger mehrmals ermahnt, wachsam zu sein und zu beten? Er wusste genau, welche Gefahren auf sie zukommen würden. Würden sie dem natürlichen Impuls der Angst nachgeben und alles, was ihnen in der Gemeinschaft mit ihm wert und teuer geworden war, über den Haufen werfen. Würden sie der Anfechtung erliegen und sich in der Stunde der Wahrheit von ihm abwenden? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Petrus mitsamt den anderen legte sich lieber aufs Ohr, als dem Aufruf ihres Herrn Folge zu leisten. Sie waren einfach zu erschöpft und zu traurig, um noch zum Beten die Kraft aufzubringen. Erneut war es eine verständliche Handlungsweise. Und doch, wie verkehrt und fatal ist es, die mahnende Stimme des Herrn zu missachten. Wie schnell kann es dann geschehen, dass man sich wie Petrus plötzlich in der Gemeinschaft der Feinde Jesu wiederfindet und sich die Hände an ihrem Feuer wärmt. Als Petrus zum ersten Mal seinen Meister verleugnete, krähte ein Hahn. Petrus musste dieses Krähen gehört haben, sonst hätte er das nicht den Evangelisten mitgeteilt, die es berichteten. Obwohl er es hörte, nahm er es doch nicht wahr. Das erste Warnsignal ging an seinem Gewissen ohne erkennbare Wirkung vorüber. Nachdem Petrus den Herrn dreimal verleugnet hatte, krähte der Hahn zum zweiten Mal. Petrus wäre vielleicht immer noch nicht aus seiner furchtbaren Selbsttäuschung aufgewacht, wenn ihn Jesus nicht angeblickt hätte. Gott bewahre uns vor diesem Geist der Selbsttäuschung. Er ist äußerst gefährlich. Selbst als Gläubige können wir die gröbsten Sünden begehen, ohne dass uns dies bewusst wird. Beten wir darum, dass Gott euch eure Sünden zeigt und euch ein demütiges Herz schenkt, über sie bitterlich zu weinen. Im Folgenden wollen wir zunächst auf Jesus sehen, der Petrus anblickt, und zweitens auf den Blick Acht geben, mit dem der Herr Petrus ansah. Jesus Christus blickt Petrus an. Könnt ihr euch die Szene vorstellen, die sich dort in der Halle vor dem hohen Priester und der Ratsversammlung abspielt? Petrus ist in dem untersten Teil des Palastes und leugnet im Beisein der Kriegsknechte seine Zugehörigkeit zu der Gefolgschaft des Galiläers. Er spricht sogar einen Fluch über sich selbst aus, um seiner Aussage die nötige Glaubwürdigkeit zu verleihen. Könnt ihr sehen, wie sich in diesem Augenblick Jesus umwendet und seine Augen fest auf den gefallenen Jünger richtet? Wie schmerzlich musste es für Jesus gewesen sein, Petrus im Kreise seiner Todfeinde zu erblicken und zu wissen, dass dieser ihn soeben dreimal verleugnet hatte. Dieses traurige Ereignis ist nicht zu Unrecht mit der Leidensgeschichte unseres Herrn verbunden. Wir können es nicht als ein zufälliges Geschehen betrachten. Die Verleugnung des Petrus trug einen wesentlichen Teil zu den Schmerzen bei, die Jesus an unserer Stelle zu ertragen hatte. Schlage den Hirten, so werden die Schafe sich zerstreuen, hieß es in der Prophetie des Alten Testamentes, Zacharja Kapitel 13, Vers 7. Dieses Zerstreuen der Schafe, von dem Petrus ein bemerkenswertes Beispiel ist, war eine der bitteren Zutaten zu den Leiden unseres Erlösers. Als sich der Heiland dem Petrus zeigte, Linien des Kummers tief in sein Gesicht eingegraben, schien er ihm zu sagen, »Kannst du mich jetzt verleugnen? Ich bin für dich gebunden, und du verleugnest mich jetzt?« Jesus konnte seinen gefallenen Jünger nicht ansehen, ohne eine starke Bewegung in dessen Herzen wachzurufen. Dieser Blick berührte sehr zarte Seiten. Kein einziges Wort der Mahnung war nötig. Der Blick genügte. Die Tiefen der Seele des Petrus aufzurühren und ihm den traurigen Zustand begreiflich zu machen, in dem er sich befand. Was sehen wir in diesem Blick? Ich sehe in diesem Blick zuerst etwas, was mich ausrufen lässt. Welch eine großartige Liebe! Jesus ist gebunden. Er wird angeklagt. Man hat ihn soeben ins Gesicht geschlagen. Aber seine Gedanken sind bei Petrus. Anstatt sich selbst und seine lebensbedrohliche Lage zu bedenken, wendet sich Jesus seinem gefallenen Jünger zu. An Petrus dachte der Erlöser, als er selbst verspottet wurde. Jesus hat immer ein Auge für die, um deren ewige Seligkeit willen er bald sein Blut vergießen würde. Selbst seine erbittersten Feinde bezeugen unter dem Kreuz. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er sah auf andere, nie auf sich selbst. Ich sehe also in dem Blick unseres Herrn eine wunderbare Liebe. Ich stelle weiter fest, welch eine grenzenlose Herablassung. Als sich Jesus umwendete, blickte er auf Petrus. Er blickte auf den Mann, der soeben schrecklich versagt hatte, sich zu ihm zu bekennen. Er hatte ehrlos gehandelt, hatte in jeder Hinsicht versagt. Nicht nur seinem Herrn gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber. Und doch, oder gerade deswegen, suchte ihn des Meisters Auge. Wenn du das Gefühl hast, dass du alles Gute von dir geworfen und den Herrn verleugnet hast, so betrachte doch die erstaunliche Barmherzigkeit des Herrn. Wenn du einer von den Seinen bist, so wird dich sein mitleidsvolles Auge herausfinden. Jesus blickt jetzt in diesem Augenblick auf dich. Schau ihm in die Augen, auch wenn es schmerzlich ist. Er, den dich Himmel anbeten, vor dessen Auge das ganze Weltall wie eine Landkarte ausgebreitet liegt, geht doch an allen Herrlichkeiten des Himmels vorüber, um seinen Blick auf dich zu richten. Dass der Herr der Herrlichkeit seinen Jünger anzieht, der ihn verleugnete, ist grenzenlose Herablassung und Ausdruck seiner unendlichen Barmherzigkeit. Aber dann wiederum, welch eine Weisheit sehe ich hier. Wenden wir uns nun, wie schon angekündigt, dem Blick Jesu zu, mit dem er Petrus anschaute. Der Anblick des Herrn traf Petrus ins Herz. Jesus wusste am besten, was er in dieser Situation zu tun hatte. Er sprach nicht zu Petrus, sondern sah ihn einfach nur an. Er hatte früher zu ihm gesprochen, und diese Stimme hat ihn zum Menschenfischer berufen. Er hatte ihm früher die Hand gereicht und ihn errettet, als er auf dem Meer gehend zu sinken begann. Aber diesmal gibt er ihm weder Stimme noch Hand, sondern das, was jetzt nötig war. Er richtete sein Auge auf ihn. Es heißt, der Herr sah Petrus an. Wie weise wählt Christus stets die Art, in der er seine Liebe ausdrückt und auf unser Bestes bedacht ist. Wenn er dort zu Petrus geredet hätte, würden ihn die Kriegsknechte verhöhnen oder sogar selbst gefangen nehmen. Aber Jesus wird nie in seiner Gnade unnötig Fehler seiner Erwählten bloßstellen. Vielleicht hätten Worte nie alles das ausdrücken können, was in dem Blick des Erbarmens lag. Unser Heiland brauchte die vorsichtigste, die umfassendste, die nützlichste Art, um zu dem Herzen seines verirrten Nachfolgers zu reden. Wenn ich wieder an diesen Blick denke, bin ich gezwungen zu rufen, welch göttliche Kraft zeigt sich hier. Dieser Blick wirkt Wunder. Unser Herr bringt mit einem Blick fertig, was wir mit einer langen Predigt nicht zustande brächten. Ein Blick von ihm genügt und Petrus weint bitterlich. Welch eine Macht besitzt Jesus Christus? Wenn er solche Macht hatte, als er gebunden vor seinen Anklägern stand, wie groß muss seine Macht erst jetzt sein, wenn er zu Rechten Gottes sitzt? Auch heute noch kann er diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen. Was tun wir, wenn wir von einer Sünde hören, die ein Christ begangen hat? Vielleicht ist es jemand, der neben euch sitzt. Möglicherweise denkt ihr insgeheim, wie es dieser schreckliche Mensch wagen könne, überhaupt noch hierher zu kommen. Er sollte erst einmal sein Leben und seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, bevor er es wieder wagt, sich in der Gemeinde blicken zu lassen. Vielleicht habt ihr schon einmal den Namen Gordon MacDonald, dem ehemaligen Präsidenten von InterVarsity, gehört. Ohne Zweifel war er ein äußerst begabter und einflussreicher Leiter einer der größten Dachorganisationen christlicher Studenten. Seine Predigten habe ich mir immer mit geistlichem Gewinn angehört. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzlich es war, als ich plötzlich erfuhr, dass Gordon MacDonald Ehebruch begangen hatte. Was im Weiteren mit ihm geschehen ist, habe ich größtenteils vergessen. Nur das Folgende weiß ich noch genau. Gordon MacDonald tat öffentlich Buße. Er stellte sich unter seine Schuld. Er versöhnte sich mit seiner Frau. Er suchte Hilfe bei Glaubensbrüdern und unterzog sich einer langen, seelsorgerlichen Betreuung, fernab vom Rampenlicht der Öffentlichkeit. Schlussendlich wurde er wieder Pastor einer großen Gemeinde. Ich denke, es war seine Heimatgemeinde. Jesus Christus sah in die Augen von Gordon MacDonald. Ich bin mir sicher, dass er anschließend bitterlich über seinem schrecklichen Versagen geweint hatte, über seiner Sünde, über seinem Verleugnen des Herrn. Er hatte die Sache Jesu verleugnet, er hatte ihr großen Schaden zugefügt, gewiss. Jesus Christus blickt auf ihn und schenkt ihm seine Vergebung. Wer sind wir, dass wir unser Angesicht von Petrus abwenden, wenn der Herr sich ihm zuwendet? Sind wir so stolz, den Gefallenen nicht mehr ansehen zu können? Sollten wir nicht vielmehr versuchen, ihn zurückzubringen? Das Schlimmste, was man einem Rückfälligen antun kann, ist, ihn fallen zu lassen. Unsere Pflicht ist es, ihm im Geiste der Sanftmut zurechtzuhelfen. Paulus ermahnt uns, uns selbst nicht in Versuchung zu bringen, auf uns selbst Acht zu geben. Dieser Blick Jesu rief Petrus alles in einem Augenblick ins Gedächtnis zurück, was ihm sein Herr gesagt hatte. Welch ein Anblick muss es für ihn gewesen sein. Beim Fackellicht im Hofe vor der Halle des Kaiphas sah Petrus einen Mann stehen, dessen Blick nie wieder aus seiner Seele verschwinden werden würde. Er sah den Mann, den er liebte. Es war derjenige, der ihn zum Menschenfischer berufen hatte, als er beim Fischen war. Er hatte ihm befohlen, das Netz auszuwerfen und ihn eine unglaubliche Menge Fische fangen lassen. Vor diesem Mann fiel er zu Füßen nieder und rief aus: Herr, geh aus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hatte ihn befähigt, auf dem Wasser zu gehen. In seiner Gegenwart stillte er den Sturm und weckte Tote auf. Es war derjenige, mit dem Petrus auf dem Berg der Verklärung gewesen war. Obwohl das Gesicht Jesu jetzt mit Blut befleckt war, konnte Petrus doch sehen, dass es derselbe Herr war, mit dem er 3 Jahre lang vertraut zusammengelebt hatte. All das musste in einem Augenblick die Seele des Petrus durchzuckt haben. Ich wundere mich nicht, dass er in der Erinnerung daran hinausging und bitterlich weinte. Trotz seines Versagens liebte er seinen Herrn wirklich. Seine Verleugnung war keine Verleugnung des Herzens, sondern der Zunge. Als der Mann, an den er geglaubt hatte, vor seine Seele trat, brach sein Herz vor Traurigkeit in 1000 Stücke. Wie konnte er nur einen solchen Freund verleugnen? Ja, dieser Blick erweckte viele Erinnerungen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Schwachheit aufrichtig zu bereuen. Der Klang der Worte, die Jesus mahnend an ihn gerichtet hatte, lag ihm sicherlich noch in den Ohren. Ach, Petrus, sagte ich dir nicht, es würde so sein. Du sprachst, wenn sich auch alle von dir abwenden, ich würde dies niemals tun. Sagte ich dir nicht, dass du mich, ehe der Hahn kräht, 3-mal verleugnen würdest. Kein Vorwurf wurde laut. Und doch hat das milde Auge des Herrn dem Petrus seine Torheit und des Meisters überlegene Weisheit enthüllt. Hier sah Petrus seinen eigenen Charakter und seines Herrn Scharfblick. Es war eine Weissagung gewesen. Wie alle anderen Weissagungen wurde sie verstanden, nachdem sie erfüllt war. Wir lesen, dass Petrus an die Worte Jesu dachte, als er zu ihm sagte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Es ist also klar, dass unseres Herrn Blick ein besonderer Hinweis auf seine früheren Worte war. Er ließ Petrus sehen, wie töricht und wie unentschuldbar sein Fehler war. Jesus richtete eine Ermahnung an sein Gewissen. Aber dennoch offenbarte er vor allem seine Liebe. Ich denke, auf dem Angesicht Jesu stand Folgendes geschrieben. Und doch liebe ich dich, Petrus. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du hast mich verleugnet. Aber ich sehe dich immer noch als einen der meinen an. Ich kann dich nicht aufgeben. Ich habe dich immer geliebt und dir trotz deines schlechten Betragens nicht den Rücken zugekehrt. Sieh, ich blicke freundlich auf dich und sehe voraus, dass du mir noch dienen wirst. Verzweifle nicht, Petrus, denn ich will dich wieder aufnehmen und du sollst mich verherrlichen. Wenn ich daran denke, was mein Herz am ehesten brechen würde, wenn ich meinen Herrn verleugnet hätte, so scheinen es mir diese Worte zu sein. Trotz deiner Sünde liebe ich dich immer noch. Die Liebe ist der größte Herzensbrecher. Unveränderliche Liebe ist jener göttliche Hammer, der den Felsen meiner Unbeugsamkeit in Stücke zerschlägt. Wenn ein Mensch sein Herz noch so sehr gegen Gott verhärtet hat, so kann ihn doch die allmächtige Liebe Jesu erreichen. Wer kann dem Zauber unwandelbarer Liebe widerstehen? Schärfer als ein Schwert ist ein Blick der Liebe, glühender als Kohlen sind die Flammen der Liebe. Schau in die mahnenden, zurechtweisenden, aber in erster Linie barmherzigen und liebevollen Augen Jesu Christi. Du wirst nie vergessen, was du dort siehst. Er hat dich schon längst durchschaut. Es wird Zeit, dass du dich selbst so siehst, wie er dich sieht. Dies geschieht dort, wo du in seine Augen blickst. Als Petrus dies tat, weinte er bitterlich. Doch was für ein gewaltiger Zeuge Jesu ist danach aus ihm geworden. Amen.